masses. Show this man what you're on. I see the masses. Meine Herkunft blau, stur, denn ich trau nur Gott. Back voll Guap, durch die Stadt in nem Lambo Truck. Meine Wand voll Gold, trotzdem Hektik, Kofferraum Glock. Meine Stadt, sie kennt mich, hinter mir Soldiers, Bruder, beruhig dich. Meine Chick ist Playmate, guck und ich shake den Arsch. Oh my God. Platin Daydate, 80 an meinem Arm. Ohne Gewissen, mein Cousin am Schießen, wir tragen Millionen, doch können nicht schlafen. Komm vom Boden und zingel zum Ratten. Roped hier, dein Ex-Girlfriend ist ein Groupie. Pussy, ich mache im Hotel mit den Movies. Deutschlands Thriller, Hasskommentar, denn ihr seid verbittert. Lauf in den Laden mit 10 Girls Dinner. Hör dir nicht zu, weiß mich nicht gemacht. Kopf von unten ganz allein durch Hunger, überdenk dein Wort. Doch hab im Rücken böse Dämonen, sie flüstern und gehen nicht fort. Augen sind tot, Tequila Schatz, der Schaden ist groß. Probleme in der Straße gelebt, guck Paras, die bin ich gewohnt. 600 PS steht vor dem Hotel. Während du Dobermann bist, mach ich in Dubai ein 100er weg. Jetzt hab ich die Hunde geweckt, beobachten neidisch mein Flex. Währenddessen dank ich Gott ehrlich und hab mir ein Porsche bestellt. Lucio Loco, Flex, Flex, Flex. So, I'm yeah, going to Ghana. Loco, mein Duft ist auch Coconut. Yeah. Problems, ich komm mit nem Dobermann. Zu viel im Becher, bin total am Arsch. Schäden im Kopf, sie sind kollateral. Vollgas am Potsdamer Platz. Damals schon Räuber, nur ohne Gendarm. Hat sich gelohnt, heute Krone am Arm. Bleib G und mein Blick provokant. Doch Herz gezeigt von Anfang an. So viele wollen an mich ran. Machen auf Männer mit ihren Verwandten. Drücken auf Anabolhanden. Kann nichts dafür, machen Pate. Immer dort drin in den Charts. Die Tatties mit Arsch auf mein Quad. Die Jeans ist von Gallery Hard. Die Tati ist Danger, doch will ich's nochmal. Die Jeans ist von Gallery Hard. Die Tati ist Danger, doch will ich's nochmal.